Voller Zuversicht. Die negativen Zeiten sind vorbei. Meine Seele sind sich völlig frei. Deine Sekunde soll mehr abseits von dir sein. Nicht eine Stunde möchte ich getrennt von dir sein. Es sind klare Gedanken, die sich um diesen Augenblick ranken. Und vielleicht, vielleicht ist irgendwann der Tag erreicht. Ja, vielleicht, vielleicht bist irgendwann auch du bereit. Vielleicht gibst du mir die Chance. Ich möchte dir die Ewigkeit, Freude und die Schönheit dieses Lebens noch Sorgen zeigen. Doch dein Retter sei. Hoffentlich.